Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, Aktuelles aus Düsseldorf, am Mikrofon Ihre Rosemarie Theis. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mir heute einen jungen Gast eingeladen. Und zwar ist unser Thema ein aktuelles, aber auch ein historisches. Wir wollen über die alte Insel in Gerresheim-Süd reden. Aber bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich Ihnen noch Folgendes berichten. Den Leiter dieses Arbeitskreises Wohnen und Arbeiten und Leben in der Glashüttenstraße. Der war zuerst eingeladen, ist der Vater von dem jungen Mann, der neben mir sitzt, konnte aber im letzten Moment nicht kommen, musste absagen. Er hat mir seinen Sohn geschickt. Grüß dich, Heiko. Guten Abend. Guten Abend, Frau Theis. Ja, Herr Legner Junior. Herr Legner Junior ist kein Unbekannter. Er war letztes Jahr Schützenkönig Stadtmitte. Dazu gratuliere ich nochmal nachträglich. Dankeschön. Aber ich gratuliere ganz besonders zur Geburt vom Sohn Felix. Ganz herzlichen Dank. Der ist gerade geboren. Wie alt ist er? Der ist gerade geboren. 7 Monate alt ist er jetzt. Wächst ja. Und gedeiht. Schön. Also Glückwunsch an Sie und die ganze Familie. Danke. Heiko Legner, bitte verraten Sie uns doch mal, wieso Alte Insel? Ist das eine Adresse oder hat sich das so eingebürgert? Woher kommt der Name? Alte Insel ist ein Straßenname. Der Straßenname ist höchstwahrscheinlich daraus entstanden, dass damals um dieses kleine Stückchen, diese Siedlung, die Düssel geflossen ist und sie einschloss wie eine kleine Insel. Und daher sehr wahrscheinlich auch der Name. Ist ja richtig romantisch, stellt man sich das vor. Aber ich glaube, es war nicht immer so romantisch. Also es ist Folgendes bekannt, dass Ferdinand Haie, das ist der Mann, der die Glashütte dort gebaut hat in Gerresheim und sie richtig hochgebracht hat, in Schwung gebracht hat, der wollte für seine Gastarbeiter Unterkunft natürlich und hat da die Siedlung gebaut. Und soweit ich weiß, ist dieses wohl die älteste Glashüttensiedlung in Deutschland oder auf der Welt. Oder können Sie das näher bezeichnen? Also ganz bekannt, ob es nun die älteste ist in Gesamtdeutschland, eine Glashüttensiedlung, weiß ich nicht. Aber da Herr Haie ja sehr engagiert war und auch die Glashütte, die Gerresheimer Glashütte, die dort in diesem Bereich liegt, damals schon sehr früh gegründet hat und eins der größten Arbeitgeber hier auch im Düsseldorfer Kreis war, wenn nicht sogar der größte Arbeitgeber, würde ich schon sagen, dass es zumindest eine sehr alte, sehr historisch wertvolle Siedlung ist. Ja, und diese Bauten bestehen heute auch noch? Diese Bauten bestehen heute auch noch, aber ich glaube, es ist auch nur noch ein Haus, was im Eigentum der Stadt selber liegt. Teilweise gehört auch ein Stück der Straße noch der Stadt. Aber, und das ist das, was vor einigen Jahren passiert ist, die Stadt hat diese Häuser verkauft. Und dort haben wir jetzt dementsprechend Privatanleger oder Privatpersonen, die einzelne Häuser sich zu eigen gemacht haben, die renoviert haben, auch schön von außen wieder aufgearbeitet haben, die sich richtig Mühe geben, diese historische alte Insel noch schön zu halten. Und es ist ein kleiner Schandfleck, der dann noch so steht. Und da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das der Stadt gehört. Es wird nicht mehr viel dran gemacht. Es vergammelt ein bisschen. So müsste man auch mal wieder entweder auch verkaufen von der Stadt aus oder ein bisschen was dran tun. Sieht wirklich nicht schön aus. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. De tu cuerpo todo un manuscrito. Sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Enseñas a mi boca, tus lugares favoritos. Favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Also Heiko, ich muss noch mal nachfragen. Sie sagten doch eben, also wir sagten das gemeinsam, 1887 hat Ferdinand Haie diese Glashüttensiedlung erstellt. Wie kommt die denn in den Besitz der Stadt Düsseldorf? Das erschließt sich mir auch nicht. Da muss ich leider sagen, wie das damals gelaufen ist, warum es im Besitz der Stadt ist, ob die Stadt die Siedlung damals gekauft hat oder wie es gelaufen ist. Kann ich nicht sagen. Okay, also es ist so, wie es ist. Sie haben es uns eben erklärt. Und diese Bauten bestehen noch. Die Besitzer bzw. diejenigen, die darin wohnen, versuchen, die Häuser zu erhalten und sie schön zu machen. Aber sie sind nicht in so gutem Zustand. Das historische Gelände, was eigentlich richtig schön sein sollte, vergammelt. Darf man das so sagen? Man kann sagen, es wird stark vernachlässigt. Ja, ungefähr das Gleiche, aber ein bisschen schöner ausgedrückt. Ja, was kann man denn da machen? Stört das sehr oder sagt man, na ja, das nehmen wir so hin? Sicherlich ist es ein Punkt, wo man sagen müsste, wenn man Natur genießen möchte. Und das ist nun mal auch ein Stückchen Natur. Diese alte Insel hat in seiner Mitte noch eine wunderschöne Wiese mit zwei riesigen Bäumen drauf. Und dort wird recht wenig getan. Wenn ich also aus meinem Fenster gucke, wenn ich auf der alten Insel wohnen würde, mein Onkel tut dies noch, mein Bruder auch. Und wenn ich dort zu Besuch bin und guck mal runter, dann sieht man schon, es ist nicht ansehnlich. Wenn da wildwucherndes Gras und Büsche, die da nicht hingehören, die nicht gepflegt und nicht geschnitten werden, da fehlt ein bisschen Engagement. Ich weiß nicht, ob es nur seitens der Stadt das fehlende Engagement ist oder auch seitens der dementsprechenden Inhaber. Ja, Heiko, das wollte ich Sie jetzt fragen. Man kann ja eigentlich auch mal sagen, wieso kümmern sich die Anwohner nicht ein bisschen? Wenn die Freude haben wollen am schönen Aussehen, dann könnte man doch mal so Wildkräuter rausrupsen und mal ein Stück Rasen mähen. Ist ja wohl kein Staatsakt. Aber ich glaube, soweit ich informiert bin, ist auf diesem Gebiet, auf diesem Grasstück wildes Parken. Stimmt das? Wildes Parken auf dem gesamten Grasstück nicht, nein. Also teilweise ist es eingezäunt, abgezäunt, weil es in Privatbesitz ist. Dort ist schon mal kein Parken möglich. Wildes Parken ansonsten kann dort auch nicht wirklich stattfinden, weil es doch durch Büsche und die beiden Bäume relativ abgetrennt ist. Sicherlich verirrt der ein oder andere sich mal mit einem kleineren Auto auf diese Wiese und um auf die Frage zurückzukommen, warum sich nicht mehrere Leute dafür engagieren, die mal einfach Bücher und so weiter rausreißen könnten. Ich denke, Engagement, Zusammensein und Zusammenkunft und Nachbarschaftshilfe schreibt man leider in kaum noch einem Teil dieses Deutschlands groß. Und da, wenn sich alle mal zusammenraffen würden, und ich denke mal zu Zeiten, als die alte Insel noch dementsprechend von Hüttern bewohnt worden ist, die sich alle untereinander kannten, die sich gegenseitig geholfen und ausgeholfen haben, ist das alles keine Frage gewesen. Aber heutzutage ist es leider ein Appell an die Menschen nochmal, sich zusammenzuraufen, zusammenzuschließen und gemeinsam auch was Schönes darzustellen. Liebe, um die Welt zu fahren, mal eben. Komm schon so. Leider gibt es immer noch viel zu viele Frauen, die nicht erkennen, dass wir Männer in Wahrheit Märchenprinzen sind. Abara, Kadabara. Du glaubst schon lang nicht mehr an Märchen, an Schneewittchen und den ganzen Kram. Doch heute Nacht hast du geträumt von drei Prinzen auf weißen Pferden. Ne böse Fee hat uns verzaubert, komm, erlöse uns von ihrem Fluch. Du weißt schon, was passieren muss, drum sag einfach den Zauberspruch. Abara, Kadabara, wir sind die Märchenprinzen aus dem Zauberland. Deine Hand. Oh, Simsalabim und dreimal schwarzer Kater, du bist so verliebt. In drei Märchen, Prinzen, die es nur in Träumen gibt. Dann nehmen wir dich mit nach Hause, in das Schloss, wo auch Dornröschen wohnt. Wir reiten durch den Zauberwald und beschützen dich vor bösen Geistern. Wenn du mal wieder einsam aufwachst, im Leben nichts mehr weitergeht. Deine Helden, die sind immer da. Schließ die Augen, sag den Spruch nochmal. Abara, Kadabara, wir sind die Märchenprinzen. Aus dem Zauberland, oh, die Märchenprinzen, gib uns deine Hand. Oh, Simsalabim und dreimal schwarzer Kater, du bist so verliebt. In drei Märchenprinzen, die's nur in Träumen. Ja, Heiko, Sie sprechen es aus. Genau so ist es. Man kann nicht immer nach dem Staat rufen, sondern man kann sich auch mal selber fragen, was tue ich für meine Heimat, für mein schönes Umfeld. Und ich weiß, Ihr Vater ist mehr als aktiv, sehr bemüht, dort alles schön zu machen. Vielleicht muss man mal einen Aufruf machen. Oder ich denke, er hat schon alles versucht. Und ja, wenn es nicht funktioniert, sind Sie mal an die Politik getreten, an die Bezirksvertretung zum Beispiel? An die Bezirksvertretung sind wir, beziehungsweise mein Vater, mit der Wahl ganz sicherlich und haben versucht, dort über mehrere Gespräche und immer wieder ein freundliches Anmahnen oder Ermahnen, dass es dort doch mal ein bisschen schöner gestaltet werden könnte. Er hat aber bisher immer nur zu Zeiten von Festen funktioniert und das ist leider etwas, wo es dann stark vernachlässigt wird, wo man sagen könnte, mein Gott, wenn da alle drei Monate oder alle halbe Jahr mal ein bisschen was geschaffen werden könnte oder zurückgeschnitten werden könnte, wäre schon sehr geholfen. Heiko, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, Sie wissen ja, ich war 15 Jahre im Rat der Stadt Düsseldorf, man muss den zuständigen Menschen auf die Nerven fallen. Nur so erreicht man was. Politik heißt dicke Bretter bohren. Also immer wieder nachfragen, dann wird schon was. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, komm sei die Königin in meinem Königreich. Ich schenk dir heute ein Schloss am Rhein. Mein Reich ist eine Brücke, die führt ins Glück hinein. Das Schloss ist nicht so groß, symbolisch eben nur ein eiserner liebestreue Schwur, der unsere beiden Namen trägt. Ob diese Verse hier. Schenk mir heute Nacht ein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na, na, na, na, na, na, na. Die ganze Welt. Na, na, na, na, na, na, na. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen. Ein neuer Applaus, der bringt uns beide Glück. So ein Schloss kann jeder sehen. Und der Tod gibt Acht darauf. Züge kommen und gehen. Wir schließen unser Schloss am Brückengitter an. Und es ist dort nicht allein. Gemeinsam werfen wir den Schlüssel in den Rhein hinein. Ganzes Herz und bleib bei dir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Na, na, na, na, na, na, na. Die ganze Welt. Na, na, na, na, na, na, na. Und wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr. Okay, das war jetzt das Historische, weshalb wir aber jetzt gerade aktuell sprechen über diese alte Insel. Das ist eben, dass sie 130 Jahre alt geworden ist und dass Sie, also ich meine Sie, die Anwohner und aber auch Sie, Herr Legner, und besonders Ihr Vater, ein großes Jubiläumsfest gestartet haben und das auch durchgeführt haben am 29. Juli. Wie wurde das Fest denn angenommen? Waren alle Anwohner da und vielleicht noch sonst ein paar Bürger? Erzählen Sie doch mal. Also erstmal muss man sagen, dass wir durch unheimlich viel helfende Hände, die wir im Bekannten- und Freundschaftskreis haben, nur dieses Fest eigentlich gestehen lassen konnten. Mein Vater Wilfried hat mit diesem Fest, weil er halt sehr auch an dieser alten Insel hängt, weil er dort aufgewachsen ist, mit allen Bekannten und ja, den Kindern der Hütter, hängt da sehr dran und hat es tatsächlich geschafft, Leute zu mobilisieren, die sich engagieren, die sich freiwillig engagiert haben, die ehrenamtlich dort tätig waren mit. Es ist schwer im eigentlichen Umfeld, weil viele dazugezogen sind, noch, was Sie eben auch gesprochen hatten, das Gemeinschaftliche. Das fehlt so ein bisschen. Und Jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht ja nichts. Ich habe Sie gefragt, was habe ich Sie denn gefragt? Wie das Resultat des Festes war. Wie stark der Besuch war und von wem, ob die nur die Anwohner da waren oder auch Düsseldorfer Bürger. Die Werbung, die über diverse Kanäle gelaufen ist, wie zum Beispiel im Internet über Report Daily berichtet haben oder auch die Rheinische Post, die berichtet hat und die Gerresheimer Bürgerwehr und auch in Gerresheim verschiedene diverse Vereine, die dort aktiv mit beteiligt waren, dort für uns ein bisschen Werbung mitzumachen. Das hat sich bis oben in Gerresheim rumgesprochen. Ich denke mal, dass auch der eine oder andere aus Düsseldorf, vielleicht nicht unbedingt Stadtmitte, aber zumindest im näheren Umkreis da war. Die Resonanz war sehr groß. Wir haben gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet, die kommen. Also es waren, man ist es immer schwer zu schätzen, aber so 300 bis 400 Leute werden wohl mit Sicherheit auf diesem Fest gewesen sein. Mit Kindern, da wir ja auch eine Kinderhüpfburg hatten und da eine Kinderspielwiese mit aufgebaut war, war es auch für Kinder sehr interessant oder für Eltern, die mal für eine halbe Stunde von ihrem Kind loslassen wollten. War mit Betreuung seitens unserer Familie, die dort sich hingesetzt haben, mit den Kindern gemalt haben oder die Kinder in anderer Form beschäftigt haben. Insgesamt, muss ich sagen, war es ein gelungenes Fest. Mein Favorit. Ich war in jeder Pause nach dir verrückt. Dass das mal Liebe wird, war sonnenklar. Ich brauchte dich schon damals vorm Schlafengehen und kann dir auch noch heute nicht widerstehen. Wenn du da liegst, bin ich immer in Gefahr. Mein Herz läuft Marathon, wenn ich in deine Nähe komm. Ich geb es nicht gern zu, mein größter Schwachpunkt bist du. Mein Herz läuft Marathon und die mich kennen wissen schon, wenn ich schlecht funktionier, dann hab ich Lust nur. Von mir morgens eiskalt vernascht und heiß genieß ich dich gern spät in der Nacht und dazwischen mag ich dich auch bitter süß. Am schlimmsten ist für mich, du siehst harmlos aus, doch auf der Waage kommt dann die Wahrheit raus und dann seh ich, wie gefährlich du doch bist. Mein Herz läuft Marathon, wenn ich in deine Nähe komm. Ich geb es nicht gern zu, mein größter Schwachpunkt bist du. Mein Herz läuft Marathon und die mich kennen wissen schon, wenn ich schlecht funktionier, dann hab ich Lust nur nach dir für porta picchita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Papà l'americano. Picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Papà l'americano. Heiko, da ich auch da war, kann ich das bestätigen, was Sie sagen. Ich habe ganz hohe Prominenz gesehen, nämlich aus Berlin. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombek war da. Also, wenn das keine Prominenz ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, gewachsene Nachbarschaft. Sie sagten es eben, es sind Menschen ganz neu dazugekommen. Ich finde, Nachbarschaft muss wachsen. Das kann man nicht einfach anknipsen wie eine Lampe. Der wird wachsen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Ihr Vater wird da weiter ackern und sich bemühen. Und dann wird auch was entstehen. Und man wird dort was schaffen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben vielleicht bemerkt, wir sprechen heute über die alte Insel in Gerresheim. Ein historisches Gelände und eine Glashüttensiedlung von Ferdinand Hay im Jahre 1887 erbaut. So, wir haben jetzt das Aktuelle gesprochen. Jetzt möchte ich noch mal auf die Historie kommen. Lieber Heiko, es hat eine Ausstellung in der Stadtsparkasse stattgefunden. Und da hat der Peter Stegt, Historiker, er hat die erarbeitet, nicht alleine, aber federführend. Die Ausstellung erfuhr große Resonanz. Ich war auch da und es war erstaunlich, was für alte Bilder man da von dieser alten Insel sehen konnte. Faszinierend. Wie war denn da der Besuch? Können Sie uns darüber was sagen? Ich selber habe die Ausstellung nicht besuchen können, aufgrund meiner vielfältigen Engagements, die ich zurzeit mache. Also ich habe aber gehört, dass jeder, der da war, angetan war von dem. Auch da nochmal ein großes Dank an die Stadtsparkasse, die das überhaupt ausgerichtet hat. Ja. Es war einfach toll zu sehen, dass es da funktioniert, dass Leute sich auch noch für die Historie aus Düsseldorfs ältestem Stadtteil interessieren. Ja, das ist toll. Die Menschen interessieren sich immer mehr für die Historie, für das, was mal war. Und da habe ich noch mal eine Frage. Wie überstand denn die alte Insel die Kriegszeit? Wenn Sie sagen, diese Häuser sind noch da und es wird versucht, die in Schuss zu halten, ist dort nichts zerstört worden im Krieg? Aus Erzählungen meines Vaters weiß ich, dass die alte Insel, natürlich weil sie in der Nähe der Glashütte lag, eines großen Arbeitgebers, auch Ziel der alliierten Angriffe war. Also von daher muss man ganz ehrlich sagen, hat die alte Insel das schon ganz schön mitgenommen damals im Krieg. Da sind einige Bomben gefallen, auch mehrere Häuser sind wieder aufgebaut worden, die teilweise zerstört waren. Ein Haus gibt es, soweit ich es weiß, gar nicht mehr. Und so ist die alte Insel noch unter starkem Beschuss gewesen. gewesen. Ja. Selbst unter der Brücke, wo die Düssel damals begradigt worden ist, sollen noch Bombenlöcher sein. Da hat mein Vater mich immer gewarnt, geh bitte nicht dort schwimmen, weil ansonsten versinkst du im Bombenloch. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. This time for Africa. I'm way on my journey, biggie, biggie, mama. One A to Z. My tea, so sell on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west. My tea, waka, waka, my A, A. Waka, waka, my A, A. Tengu, sisa, mazimu, yeah. But this is Africa. For Africa, Django, eh, eh, Django, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah, Django, eh, eh, Django, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa, this time for Africa. We're all Africa, we're all Africa. Also mit anderen Worten, man hat dort auch in der Düssel bei der alten Insel, hat man gebadet. Das habe ich selber gehört, wie jemand davon erzählte. Das war also richtig lustig und schön für die Kinder, die dort die Düssel nützen konnten, um sich abzukühlen oder zu schwimmen. Und wurden alle so tolle Geschichten erzählt von Menschen, die das alles erlebt haben, die jünger waren als sie, Heiko. Aber das ist auch interessant, älteren Menschen zuzuhören. Ja, Heiko, wie wünschen Sie sich denn die alte Insel? Wie könnte die denn aussehen, wenn die Stadt oder wer auch immer Geld in die Hand nimmt und da mal was tut, also die richtig gut in Ordnung bringt? Wir haben im Bereich der alten Inseln auf der Glashüttenstraße immer noch sehr viel Kinder. Wir haben wunderschöne Plätze, an denen man spazieren und flanieren kann, wie es dementsprechend an der Düssel entlang einen wundervollen Weg gibt, den man rauf und runter bis nach Fennhausen halt durchspazieren kann, bis zum alten Kirmes- oder neuen Kirmesplatz. Es fehlt im Prinzip an Möglichkeiten zur Erholung. Einigen Kindern würde man auch wünschen, dass zumindest mal eine Schaukel oder eine Rutsche dort aufgestellt wird mit einem Sandkasten, was dementsprechend einlädt, nicht unbedingt so weit gehen zu müssen zu anderen Spielplätzen, weil die sind doch schon in einer Entfernung, die nicht jede Mutter unbedingt mit dem Kinderwagen schafft. Und von daher würde man auf der alten Insel mit ein bisschen ja, Geld in der Hand, einen tollen Familienplatz schaffen können. Ja, und man kann es ja noch erweitern durch Ruhebänke, die dort auch hingehören, würde eben die Nachbarschaft gepflegt werden. Da würden sich Leute niedersetzen, die sich noch nie begegnet sind und dann ins Gespräch kommen. Also ich finde das eine gute Sache. Bitte bleiben Sie dabei, sagen Sie Ihrem Vater recht herzlichen Gruß und ich wünsche viel, viel Erfolg, dass daran weitergearbeitet wird. Heiko, unsere Zeit geht so langsam zu Ende. Was Sie sich wünschen, haben Sie eben gesagt. Ich wünsche, dass die Ausstellung weitere Resonanz findet, denn die ist noch zu sehen in der Stadtsparkasse auf der Haiestraße. Da sind übrigens auch solche alte Häuser zu sehen, die zerbombt sind. Da sind aber auch Häuser noch im Urzustand zu sehen. Ich wundere mich immer, woher die Menschen diese Fotos bekommen. Es müsste also schon immer Menschen gegeben haben, die gern fotografiert haben. Oder wissen Sie darüber mehr, wie Ihr Vater an die Bilder gekommen ist? Es gibt viele, auch in unserem Familienkreis, die die auch die erweiterte Verwandtschaft, die immer gesammelt haben, die immer inspiriert waren durch das, was damals mal war, die diese Aufnahmen, die Momentaufnahmen festgehalten haben. Bärbel Stahl ist zum Beispiel jemand, die unheimlich viele Fotos noch hat, oder auch Petra Bischoff ist da jemand, die unheimlich viele tolle Fotos noch hat aus dieser Zeit. Gut, vielleicht im Digitalalter werden sie noch nicht ganz so verschwommen, aber diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen erinnern immer noch und lassen auch das Herz erblühen, wenn man da mal zurückblickt. Ja, da müssten wir den Historiker Peter Stegt fragen, denn wie gesagt, der war federführend für die Ausstellung. Ja, Heiko, diese Veranstaltung übrigens hatte eine ganz starke Resonanz in der Presse. Rheinische Post berichtete mehrmals und sehr ausführlich nicht nur über das schöne Fest vom 29.07., sondern überhaupt über die ganze Situation auf der alten Insel. Also, es wird beobachtet, was sich dort tut. Und ich kann Ihnen nur von Herzen wünschen, alles, alles Gute. Kämpfen Sie weiter und grüßen Sie Ihren Vater recht herzlich, und der soll nie den Mut verlieren, sich nie entmutigen lassen. Und Ihnen danke ich sehr herzlich, dass Sie eingesprungen sind, und Sie waren ein angenehmer, sehr guter Gesprächspartner. Und ich gratuliere nochmal zu dem Schützenkönig, auch wenn das Schützenjahr vorbei war. War es traurig, sich davon zu verabschieden? Ja, sicher war es. Auf der einen Seite gibt es ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber ich glaube, das lachende Auge bleibt da mehr in Erinnerung. Wissen Sie was, bei der Gelegenheit fällt mir ein, warum kann man bringt man es eigentlich nicht fertig, dass der amtierende Düsseldorfer Schützenkönig auch mal so die Stadtteile besucht, wenn die ihr Schützenfest haben, zum Beispiel nach Gerresheim kommt. Das wäre toll. Der König Stadtmitte sowie auch der Stadtkönigin von Düsseldorf haben mehrere Einladungen im Jahr. Und gerade Stadtmitte ist immer sehr gefragt, auch in den kleinen Stadtteilen. Sie bekommen auch dementsprechend Aufmerksamkeit von uns, wenn wir die Einladung bekommen. Ach, das liegt daran. Na, dann werde ich mal unseren Schützenchef darauf ansprechen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gast Heiko Legner. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dem Tonmeister Norbert Marbach. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen guten Donnerstagabend. Und bitte bleiben Sie uns treu, wenn Sie uns wiederhören. Aktuelles aus Düsseldorf. Mit herzlichem Gruß bin ich Ihre Rosemarie Theis. J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. l'argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur